Kundgabe 800. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.3.1939. Rechter Gottesdienst. Dies ist der rechte Gottesdienst, dass der Mensch im Glauben lebe, in Liebe wirke und Gott als dem alleinigen Schöpfer aller Dinge die Ehre gebe. Und so ihr Gott in der Weise dienet, so wird euch der Segen daraus ersprießen. Ihr werdet aller Gnaden euch würdig machen, und euer Anteil wird sein, das ewige Leben in aller Herrlichkeit. Und dazu hat euch Gott das Leben gegeben, auf dass sein Reich euch beschieden sei, das er euch bereitet hat. Und ihr sollt euch das Reich Gottes erringen. Ihr sollt alles tun, was der Vater verlangt, auf dass er euch als seine Kinder bedenken kann, auf ewig mit aller Glückseligkeit, auf dass ihr, die ihr auserwählet seid zur Kindschaft Gottes, aller Wonnen des Himmels teilhaftig werdet. Und also will es der Herr, doch ihr achtet seiner Worte nicht und versäumet auf Erden, ihm zu dienen in Liebe und Gehorsam. Dies veranlasst den Herrn, dass er euch mahnet fort und fort. Er steht in engster Verbindung mit euch, so ihr ihn nur anerkennt, und ist überaus besorgt, dass ihr nicht fehlgeht. Er nahet sich euch in sichtlichster Weise und er bedenket seine Kinder außergewöhnlich, auf dass sie ihn erkennen sollen. Und so geschieht es, dass er in eurer Mitte weilet, wo ihr seiner Erwähnung tut. Er klopfet dann an die Tür eurer Herzen und begehret Einlass, und wer ihm auftut, wird seinen Segen empfangen und aller geistigen Not enthoben sein. Dies ist des Menschen Aufgabe in Zeit und Ewigkeit, dass er den Herrn aufnimmt in sein Herz. Denn nur in der Gegenwart des göttlichen Herrn und Meisters liegt das unbegrenzte Glück, sowohl auf Erden als auch dereinst in der Ewigkeit. Immer wird das Geschöpf dienen seinem Schöpfer und ihm Lob und Ehre singen, so seine Gegenwart zum Inbegriff aller Glückseligkeit geworden ist. Der nun aber gebietet über alle Wesen von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist wahrlich unbeschreiblich groß und weise. Seine Allmacht reichet bis in die tiefste Tiefe der Schöpfung, und seine Weisheit ist menschlich nicht zu fassen. Und jedes Wesen ist seine Schöpfung, sein Eigentum und sein Form gewordener Wille. Und so sollte alles, was lebt, ihm liebend und dienend untertan sein und ihm in aller Ehrfurcht und Ergebenheit ein rechter Diener sein, jeden äußeren Schein meidend, dafür im Herzen dem Herrn einen Altar errichtend, auf dem er ihm seine Liebe und Dankbarkeit und seinen Willen darbringt und jeglicher Weltliebe Entsagung gelobt. Ein solcher Gottesdienst ist dem Herrn wohlgefällig, der in die Herzen sieht und nur den Grad der Liebe bewertet, der Anlass ist zu jedem Opfer, das dem Herrn dargebracht wird. Wer Gott so gestaltig dienet, dass er ihm Seelen zuführt oder um das Seelenheil des Nächsten besorgt ist, dessen Geschick liegt in seiner Hand, denn es leitet die Liebe seinen Willen und wird durch die Liebe des göttlichen Heilands belohnt werden, der da ist, die ewige Liebe selbst. Amen.